1. Sobald sie das Land betreten haben, das der Herr, Gott, ihnen als dauerhaftes Eigentum verleiht, und sie es in Besitz genommen und sich dort niedergelassen haben. 2. Nehmen sie einen Teil der Osten und Tiertrigeiers Lands, legen sie dies in einen Korben begeben sie sich zu dem Ort, den Gott als Wohnsitz für seinen Namen bestimmen wird. 3. Dort sollen sie vor den amtierenden Priester treten und erklären, dass sie nun in dem Land angekommen sind, das Gott ihren Vorfahren feierlich versprochen hat. 4. Der Priester wird daraufhin den Korb aus ihrer Hand entgegennehmen und in unmittelbar vor dem Alter des Herrn, ihres Gottes, platzieren. 5. Danach sollen sie vor Gott besuchen, dass vorfer ein heimatloser Aramer war, der mit wenigen Leuten nach Ägypten zog, dort als Fremder lebte und schließlich zu einem großen Volk heranwuchs. 6. Als die Ägypter uns jedoch grausam behandelten, uns unterdrückten und uns zu harter Sklavenarbeit zwangen, litten wir unter großen Entbehrungen. 7. In uns ihre not riefen wir zum Herrn, dem Gott uns ihre Vater, woraufhin uns flehen hort und uns ellen soe uns ihre schwer Bedrängnis wahrnahm. 8. Mit Machvola handend unter einsatz von Seichen und Wunden befreit uns der Herr schließlich aus der ägyptischen Neckschaft. 9. Erfüllte uns und diesen Ort und schenkte uns Diocese Fruchtbarland, in dem Milch und Honig im Überfluss fließen. 10. Die schall bringe ich hüt die ersten Früchte des Bodens dar, den du mir gegebenest, danach sollen sie die Gaben vor Gott niederlegen und in Anbeten. 11. Gemeinsam mit ihrer Family, den Leviten und den in ihrer mit lebenden Fremden sollen sie sich über all das gut freuen, das Gott ihnen geschenkt hat. 12. Wenn sie im dritten Jahr, dem Jahr der Zentabgabe, allertrig vollständig verteilt haben, müssen die Leviten, Fremden, Weisen und Witwen in ihren Städten ausreichend versorgt sein. 13. Erklären sie dann vor Gott, dass sie die heiligen Gaben ordnungsgemäß aus ihrem Haus entfernt und sie den Bedürftigen gegeben haben, wann ein Gebot zu wenig lassigen. 14. Bestätigen sie zudem, dass sie nichts davon in Trauerzeiten oder in unreinem Zustand verbrocht oder für Totenrituell verwendet haben, sondern Gottes Anweisungen exakt gefolgt sind. 15. Bitten sie Gott, von seinem heiligen Wohnsitz im Himmel herabzublicken und sein Volk soe das Land zu segnen, das uns Gemmes seinem Eid geschenkt hat. 16. Hütigen Tag fordert der Herr, Gott, sie dazu auf, dies Gesetz und Rechtsverschriften mit ganzer Hingebung auf Richtigkeit konsequent zu setzen. 17. Sie haben hütefendlich anerkannt, dass der Herr Gott ist und dass sie seinen Wegen folgen soe sein Gebot und Weisungen gewissenhaft befolgen wollen. 18. Gleichzeitig hat der Herr Hüt bestätigt, dass sie sein besonderes Eigentums Volk sein sollen, sofern sie bereit sind, all sein Gebot true einzuhalten. 19. Der Deutsch Word sie in Ehre und Ruhm über all anderen Volker erheben, damit sie ein im Geweihtes Volk sind, genau wie er es versprochen hat.